Den ersten Vers Elif Lamim haben wir schon gemacht. Was haben wir gesagt? Man sagt, dass man zieht das Lam lang. Sechs. Was anderes will ich hören. Was liest man bei Elif Lamim? Man liest die? Die Namen der Buchstaben. Die Namen der Buchstaben, richtig. Und nicht die Buchstaben zusammen. Denn man kann die Buchstaben einzeln lesen. Asma al-Huruf, man kann auch die Wörter zusammenlesen, Murakkab. Man verbindet die. Wenn ich zum Beispiel sage, Mim, Ha, Mim, Dal, habe ich das Wort Muhammad einzeln gelesen. Ich habe die Namen gelesen. Mim, Ha, Mim, Dal. Wenn ich jetzt sage, Muhammad, dann habe ich die zusammen gelesen. Okay? Genau. Also, Alif, Lam, Mim. Drei Buchstaben. Und wenn wir die zusammenlesen, haben wir gesagt, Alif, Lam, Mim. Und sechs Harakat. Was haben wir gesagt? Eine Harakat ist die Einheit von einem Vokal. Du kannst auch eine Buchstabe, kommt drauf an, was meinst du mit Buchstaben? Wenn er vokalisiert ist, ein Sukun hat. Genau, also wenn es ein Vokal hat, Harakat. Bei Buchstabe ist nicht genau. Wenn du sagst, Länge von einem Buchstaben. Alif ist auch ein Buchstabe. Ba ist nicht Länge von einem. Oder wenn du sagst, von einem Buchstaben S ist auch die Länge von, aber ist nicht Länge von einem Harakat. Also, schreibst du das nicht? Habe ich, glaube ich, gesagt. Aber wenn ihr es nicht habt, dann schreibt es auf eurem Handy auf. Gut. Machen wir zusammen. Alif. Alif. Alif. Alif. Lam. Mim. Lam. Mim. Genau. Das ist nicht so schwer. Gut. Jetzt der zweite Vers. Wer kann ihn schon lesen? Die Hausaufgabe war ja, dass ihr das lernt, zu buchstabieren zu Hause, sodass ihr es heute flüssig lesen könnt oder einigermaßen flüssig. Jetzt du nicht. Fangen wir zum Beispiel bei dir an. Das erste Wort, kannst du es lesen? Das erste? Hm. Zalika. Genau, Zalika. Zalika. Mit Zay oder Zal? Zalika. Sehr gut. Genau. Das zweite Wort? Dann haben wir wieder ein Hamzatul Wasl. Genau, hier ist eine Fatha, ein A. Al-Kitabu. Richtig. Jetzt, du bist dran, ne? Und zwar, wenn du, wenn wir die beiden Wörter verbinden, wie lesen wir das dann? Dhalika al-Kitabu. Aber was mit der Hamza, Dhalika al-Kitabu? Hamzatul Wasl nur gelesen, wenn sie am Anfang steht. Richtig, sonst würden wir sagen, ذَلِكَ الْكِتَابُ. Habt ihr verstanden? Oft werden Sachen erst deutlich, oft wird die Theorie erst deutlich bei der Praxis. Das ist auch in der Schule so. Man hört das, sagt, hä? Aber wenn man es dann macht, dann versteht man es. Gut. ذَلِكَ الْكِتَابُ. Genau. Das dritte Wort. Genau, und welcher Buchstabe kommt danach? Nein, Lam Alif. Nach dem Lam kommt ein Alif. Siehst du, ist verbunden. Okay, und das Lam hat eine Fatha. Das heißt, wie sprechen wir das Wort aus? Lam. Genau, La. Genau, das heißt, Zalikal Kitabu La. Zusammen? Zalikal Kitabu La. Und achtet immer drauf, bei einer Fatha oder einem Alif, geht euer Mund mittelweit auf. The. Und die Zunge ist unten und bewegt sich nicht. The. Und die Zunge, wie gesagt, hat keine Aufgabe. Sie bleibt in einer Position der Entspannung. Wenn wir sagen würden, the, dann würde ein Teil der Zunge sich verformen und zu einem wenn wir sagen the, dann geht ein Teil der Zunge nach oben. Richtig? The. Gut. Zalikal ki. Kaf. Kesra. I. Ki. Was machen wir hier? Bei der Kesra geht ein Teil der Zunge nach oben. I. Sag mal I. I. I. Merkt ihr? I. Wie der Teil nach oben geht? So entsteht eine Kesra. ذلك الكتاب با ضمه wie wird eine Dhamma geformt, indem wir unsere Lippen runden. ذلك الكتاب. Das ist sehr wichtig, denn da machen viele Fehler, indem sie nicht die Vokale richtig aussprechen. Und das zieht sich dann vom Anfang bis zum Ende der Rezitation. Genau, das heißt, ذلك الكتاب لا ذلك الكتاب لا. Gut, das nächste Wort. Du bist dran. Wir machen immer hier 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das nächste Wort. Nach La. Kannst du ja buchstabieren. Ra, Fatha. Genau. Und jetzt ein Ja. Genau, mit. Mit Sukun. Genau, das heißt. Rai. Genau. Fatha. Genau. Raiba. Genau, Raiba. Raiba. Sehr gut. Nächstes Wort, du bist dran. Also erstmal habe ich eine Frage, und zwar, was bedeuten diese drei Punkte? Die drei Punkte, das werden wir einander erklären. Ja? Genau, wie gesagt, das verwirrt, das soll ich jetzt nicht verwirren, das ist ein bisschen, wenn wir fortgeschrittener sind. Achte nicht drauf. Fihi? Genau, Fihi. Ihr könnt das Wort auch direkt aussprechen, wenn ihr es könnt. Fihi, genau. War das jetzt schon das ganze Wort? Das war richtig, Fihi, genau. Wenn wir auf Fihi stehen bleiben würden, wie würden wir es dann lesen? Fihi. Nein, wir stehen bleiben würden. Was haben wir gesagt? Fihi. Mit Herr am Schluss. Fihi. Der letzte Buchstabe kriegt dann was? Ein Sekund. Fihi, genau. Genau. Nächstes Wort. Du bist dran. Einfach lesen oder buchstabieren? Lesen. Huden. Wie? Huden. Huden, genau. Hier könnte man sagen, dieses Ja, was. Wie gesagt, das ist ein, das bedeutet, das ist ein Elif, Huda, also es wird als Elif ausgesprochen. Und wir wollen uns, bestimmte Kleinigkeiten oder Sachen werde ich auch nicht immer erwähnen, damit wir uns nicht verwirren. Huda. Und wenn wir weiterlesen, Huden. Oder sagen wir einfach, wenn wir weiterlesen, Huden. Wenn wir stehen bleiben sollten, Huda, warum? Das ist eine Sache für sich, aber ich will euch nicht verwirren, das ist ganz einfach. Also, wenn wir weiterlesen, Huden, verstanden? Ja. Gut. Nächstes Wort. Okay. Das ist ein Lärm. Genau. Genau. Und dann wieder ein Lärm. Mit welchem Vokal? Genau, sprich mal aus. Lil. Genau, Lil. Also das Lil, Le, ist keine Kessel. Lil. Nee, nur Lil, nicht Lil. Lil. Lam hat ja einen Sekund. Lil. Genau, weiter. Mit welchem Vokal? Okay. Bisschen lauter, du. Sehr leise. Okay. Und? Shadda. Ihr müsst schon unbedingt die Wörter merken. Shadda. Verdoppelung. Diesmal dann das Wort Lil und dann die. Genau, Lil Mutta. Lil Mutta. Weiter? Was ist das für ein Buchstabe? Dann erinnere dich. Fa hat einen Punkt. Achso. Ein Kaf. Sehr gut. Kaf. Genau. Dann fällt es dir leichter, weil sonst vergisst du den Anfang. Lil-Muttaqi. Genau, und was kommt nach der Kessra? Warum hast du mich noch eingekommen? Also, du lachst das ein bisschen. Danach kommt ein Ja. Genau. Was hat ihr für ein Vokal? Was haben wir gesagt? Wenn ja kein Vokal hat und davor ist eine Kessra, was passiert mit der Kessra? Genau, zu einem langen Buchstaben. Im Deutschen gibt es auch lange Vokale. A, I, U. Das heißt, hier wird es dann zu einem I. Also Lil Muttaqi statt Lil Muttaqi. Lil Muttaqi, der letzte Buchstabe? Lil Muttaqi. Genau? Lil Muttaqi. Trau dich jetzt, Salome. Lil Muttaqi. Genau, klappt doch. Bist du schüchtern? Gibt's keine Mädchen, keine Angst. Also, Lil Muttaqina. Genau. Hier aufpassen. Du sagst Lil, Lil, L. Was ist das für ein Vokal? L. Gibt's nicht. Lil, Li. Was ist das für ein Vokal? Kesra, Li. Ne? Du hast gesagt Lil Muttaqin. Das ist falsch. Deshalb bin ich hier, um das wegzubügeln. Lil Muttaqin. Genau. Und Qaf, Lil Muttaqin. Qim, Qaf. Und sagst Al-Muttaqin mit Kaf sind diejenigen, die sich anlehnen. Schiss, Al-Muttaqin sind diejenigen, die sich was anlehnen. Yattaqi. Aber hier Al-Muttaqin von Taqwa, die Gottesfürchtigen. Lil Muttaqin mit Qaf, Qu, Qi. Hinten, Lil Muttaqin. Genau. Und, aber wenn wir drauf stehen bleiben, Lil Muttaqin im Gebet, wir wollen den Vers zu Ende lesen. Wie bleiben wir stehen? Lil Muttaqin. Genau, auf ein Nun, sehr gut. Gut. Sehr gut, mashallah. Wir lesen jetzt den Vers wieder. Dhalikal. Erstmal ich alleine. Und dann ja. Dhalikal kitabu la raiba fi. Dhalikal kitabu la raiba fi. Nicht fi. Wo ist das her? Hab ich schon mal fi. Fi. Und hier Tajweed bedeutet, jedem Buchstaben sein Recht zu geben, sein Haq zu geben. Was sein Makhraj betrifft, sein Artikulationspunkt und seine Eigenschaft. Hell, dunkel, das ist Tajweed. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ فِيهِ فِيهِ رَيْبَ رَاسْتُنْكَ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ كُوت هُدًى لِلْمُتَّقِينَ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ Eigentlich Hudan lil Muttaqin, aber hier gibt es eine Regel, Idgham nennt sich das. Und zwar, wenn nach einem Tanwin, ein Lärm kommt, dann wird vom Tanwin nur die Fetha gelesen, das Lärm verdoppelt. Aber das wollen wir noch nicht machen. Das, wie wenn ich zum Beispiel sage, statt Min Rabbikum, ich sage Mir Rabbikum. Ich verdoppel den zweiten, lasse den ersten weg, aber diese Sache wollen wir, will ich mit euch noch nicht machen. Ich habe das jetzt im Kurs erwähnt, für diejenigen, die das schon vielleicht kennen. هُدًى لِلْمُتَّقِينَ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ Gut. Eine Frage ist das, wo ist denn jedes Tanwin? هُدًى, über das Dal. هُدًى. Achso, hier, die hat sie da verstehen, ne? Genau, ja. Deshalb, das zweite Lärm, Lil, auch eine Shadda. Weil die haben es so geschrieben, als ob man es weiterliest. Verstanden? Guck mal. Bei Lil Muttaqin. Siehst du, das Lärm fängt mit einer Shadda an, das erste Lärm. Aber man kann ja nicht mit einer Shadda anfangen. Aber die haben das so geschrieben, mit der Absicht, wenn man weiterliest, dann kriegst du eine Shadda. Verstehst du? Und sonst kannst du ja nicht sagen, Lil Muttaqin oder so. Genau. Sehr gut. Wer liest du mal einzeln? ذلك الكتاب لا للريبة لا ريبة لا ريبة فيه normal, ich will, dass du es flüssig machst. Jetzt nochmal von Anfang. Genau, weiter. Hudan lil muttaqin. Gut, ich muss ein bisschen langsamer mit euch umgehen, damit du mehr Zeit hast. Genau. Wenn wir la raiba fi weiterlesen würden, damit wir sagen, dhalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Verstanden? Damit wir die Kessra lesen. Genau, ist gut gemacht. Du bist dran. ذلك الكتاب لا ريب ريب فيه gut فيه weiterliest soll ich weiterlesen ja weiter هدى للمستقيم مش مستقيم بس هدى للمتقين هنا هو مش متا تا متا تاسل رغم هذا تا دونكي gemacht wie in dem قاف danach هدى للمتقين هي jetzt nicht متقين jetzt hat er تا هي gemacht aber قاف تا في zum كاف verstehst du das ist die Sache deshalb mein Tajweed bedeutet, jeden Buchstaben seinem Recht zu geben, was sein Artikulationspunkt bedarf, was mit dem Artikulationspunkt zu tun hat und mit der Eigenschaft. Genau, nochmal. Hudan lil muttaqin. Das war gut. Du bist dran. Ich habe noch dieses Lächeln im Gesicht. Ja? Yeah. Okay, mach kurz weg. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Stopp. Nochmal. لا ريب فيه. لا. Soll ich da Stopp machen? Ja. Okay. لا ريب فيه. Im Raum musst du aufpassen. Ich hab das von auch schon gehört. Sag nicht. لا ريب. Wie ein Reim. لا ريب. Weil das Ra, das R im Deutschen ist ein Reim. لا غيب نعم لا را را را du berührst mit der Zunge schon den Gaumen sag mal را را را لا غيب لا غيب nicht لا غيب لا غيب also لا لا غيب ist das das falsch genannt deshalb لا غيب لا غيب را را sag mal را را guck jetzt machst du richtig wenn du jetzt sagst لا غيب sagst du لا غيب Warum? Weil du hast ja schon die ersten paar Verse auswendig gekonnt, oder? Ja. Ja, weil du es alleine gelernt hast. Das ist ganz normal. Sag mal, ra. Ra. La raiba. La raiba. Verstehst du? Das musst du üben, dass du nicht sagst, la raiba, raib, raib. Also das ra aussprechen, ja? Das ra von vorne mit der Zunge aussprechen, ra. Sag mal, ra. Ra. Aber ra. Wenn ich das verbinde, sag ich es nicht. Sag mal, raiba. Reibe. Nicht Reibe, Reibe. Ich muss das Wort aufmachen. La Reibe. Es geht um das Ra. Das Ra hört bei dir wie ein Rein an. Merkst du das? Verstehst du? Das liegt daran, dass du von hinten aussprichst. Sag mal, Ra. Ra. Genau, Reibe. Aber wenn ich Reiba sage, soll ich sagen Reiba? Genau. Genau. Was ist schwer? Schießt du? Guck mal, du willst sagen Reiba, deine Zunge geht nach hinten. Reiba. Schießt du? La Reiba. Nochmal? La Reiba. Ah, also das ist gut. La Reiba Fi. Ja? Genau, Fi. La Reiba. Ra. Und das, wenn man alleine lernt, dann passieren diese Sachen. Nochmal? La Reiba Fi. لا ريب فيه لا ريب فيه لا ريب فيه بس فيه فيه weiter مدلل darf ich kurz nochmal vorne das wegen diesem Programm okay ذلك الكتاب لا ريب فيه بس مدلل للمتقين للمتقين متقين bleib kurz auf das Nun stehen مدلل للمتقين هدى هدى للمتقين. كوت. لا ريب فيه شبلا. ذلك الكتاب. ذلك الكتاب لا ريب فيه. لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. حتى. المتقين. مش متقين، المتقين للمتقين. للمتقين. للمتقين. هدى للمتقين. أما قا قو قي قي قي ناس قي هذا ما تكونش شاب أما قي كي ليش كي قي كي قلنا مع قا قو قي داس ليش كمان ثانية كي نما قا ناتي فهم هند لا هو اسمه كروكو Einer hat ihn missbraucht. Oh mein Gott, einer hat seine Zunge abgeschnitten. Ich mein's ernst. Herausgerissen, noch. Herausgerissen noch. Oh mein Gott. Hast du sie gelassen oder was? Ja, ich dachte, ihr Kinder, was machen die hier? Ja, erzählen sie uns mal. Mein Gott, die haben ja. Was ist denn hier passiert? Feuer oder was? Aha. Was haben die gemacht? Ist das von deinen Kindern gewesen? Hä? Ist von deinen Kindern gewesen? Nein, es war alles in Ordnung. Ich habe es einmal hier hingebracht und habe es nicht mitgenommen, weil ich hier gebraucht war. Was aussieht, hat irgendeiner hier... Guck mal, was ist das denn hier? Ist ja richtig abgerissen, die Zunge. Wie kommt man denn hier, was aufzeichnen? Ja, Mann. Was für Menschen? So unglaublich. Die haben die Zunge abgeschnitten. Tut mir leid. Auf jeden Fall. Egal, es macht besser, es kann ich noch besser zeigen. Also, der Buchstabe Qaf entsteht ungefähr hinten. Qi, sag mal, Ka. Guck hin, Ka. Qi. Ka. Qi. Ich übertreibe mal. Qi. Qi. Genau. Man sagt natürlich nicht Qi so stark, aber ich mach's erst, damit das heißt. Und die Zunge kommt hier vorne. Guck hier an diesen Gaumen. Guck. Hier, Qi, Qi, Huk, Ka, Qi, Ka, Qi, nicht Qi wie Qi, Qi, ich nehme es halt wieder mit. Aber jetzt kann ich endlich Thal zeigen. Früher konnte ich nie Thal zeigen, weil es immer so fest war. Jetzt kann ich zeigen. Schluss. Guck, guck, jetzt kann ich es selber zeigen. Hier. Du musst es ja auch aufnehmen. Das gehört auch dazu. Hier und benutzt einer die Zähne? Wie ist es das? Ich hoffe, die Zähne. Ich hoffe, es war nicht woanders. Okay. Schala, Apfelschorle. Okay. Gut. Lil Mut. المتقين للمتقين مش المتا المتقين تا للمتقين sehr schön besser gut und dann muss man natürlich üben zu Hause ihr wisst ja die Zunge ein bisschen Stück Fleisch und so weiter das ist wie Sport man muss das paar mal trainieren dass man es kann genau gut der nächste Vers الذين stopp الذين oder الذين الذين genau mit ذال nicht mit زاي الذين gut du bist dran und wenn ihr ein Wort nicht könnt dann buchstabieren das über dem wow das ist ein Sukun und das darunter ist eine Hemse genau aber das heißt, wie spricht man das wir sprechen das als eine ganz normale Hemse aus you verstanden Beachtet das Wow nicht, denn da wäre kein Wow. Die U ist eine Regel, okay? Wenn ein Wow kommt, darüber ist ein Sukun wie hier U, dann wird es als ein was ausgesprochen, als einfach eine Hamza. U und nicht U oder so. U minuna. Genau. El zusammen, erstmal ich einmal. Alladhina U قلنا الذين يؤمنون. Gut, nächstes Wort. Jerusalem. Und merkt euch, jetzt ist es vielleicht anstrengend für euch, weil es so lange dauert, aber wir werden immer schneller sein, inshallah, sodass man es ganz schnell macht. Was ist der erste Buchstabe? Sag mal, der erste Buchstabe, Buchstabe ja. Ba. Ba, mit welchem Vokal? Mit einer Kasra. Gut, also? B. Genau, da kommt welcher Buchstabe? Das ist doch, Hamzatul Wasl, oder? Genau, Hamzatul Wasl. Ja, ne, B. Aber die lesen ja nicht, das heißt, geh direkt zum dritten Buchstaben, nach der Hamzatul Wasl. Ja, mit einem Sukun. Okay, dann lies mal, Ba, mit Kasra und einem Lam. Genau, Bil, Bil, genau, weiter. Da kommt ein Ein. Nein, Ein. Ein. Genau. Mit einer Fatha. Genau. Ra. Bil Ra. Genau, Bil Ra. Da kommt ein Ja. Mit welchem K? Wieder mit einem Sekunden. Genau, also. Bil Rai. Genau, und dann? Da kommt ein Ba mit einer Kasra. Bi. Bil Rai Bi. Genau. بالغيب بالغيب بالغيب بالغيب also الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب. Genau, sehr gut. Du bist dran. Genau, also? Genau. Genau, das zweite ist dann ein einzelnes Wort. Das Wow heißt und, das ist dann. Ach so. Aber du kannst weiterlesen. Ein Wow mit einer Dhamma. Wo? You. You. Nicht Wow mit einer Dhamma, ja mit einer Dhamma. Ja mit einem You. Genau. Das ist ein Kopf. Genau. Mit einer Kessel. Okay, und danach kommt? Wie? Danach kommt wieder ein Ja. Oder? Sag nicht mal wieder und so. Sag einfach, ja, kommt ein Ja, weil es verwirrt mich. Danach kommt ein Ja. Welche Mokat ist Ja? Gacken. Genau. Und davor kommt welches? Ein Kessel. Also das ist lang. Das richtig. Lang. Das heißt dann? Yuki. Genau, Yuki. Yuki. Danach kommt ein Yin mit einer Dhamma. Genau. Yu. Und dann macht man den. Yuki. Yukimu. Yukimu. Dann kommt nach der Dhamma von mir. Ein Wow. Genau, dieses Wow hat welchen Vokal? Ein Shokan. Richtig. Und wenn nach einer Dhamma, oder wenn ich sage, wenn ein Wow, das ohne Vokal, davor ist eine Dhamma, machen wir dasselbe, was wir mit einem Ja machen, ohne Vokal, wenn davor eine Kasra ist. Was wird aber lange gezwungen? Das heißt dann, wir sagen, Yuqimu, nicht Yuqimu, sondern Yuqimu. Weiter? Danach kommt ein Nun, dann der Fatha. Genau, hier stehen bleiben. Und dann liest mal das Wort. Wa yuqimuna. Kann man nicht ki, ti. Yuqimu. Genau. Muna. Yuqimuna. Genau. Wallazina yuqimuna. Sag's genauso. والذين يقيمون. Nicht والذين, Habibi, wo bist du? Sag einfach ويقيمون, meine ich, sorry. ويقيمون. Genau. Gut, stopp, fertig. Jetzt nächstes Wort, du bist dran. Ähm. Lam spricht man Slam an. Genau, nein, das merkst du dran, dass beim Sad eine Shadda ist. Das heißt, Slam kannst du ja nicht lesen. Es-Salawata? Genau, hier wichtig zu erwähnen, das Wow spricht man hier nicht aus. Das Wow spricht man hier nicht aus. Man sagt nur Es-Salata. Es-Salata. Es-Salata. Es-Salata. Es-Salata. Es-Salata. Aber wir verbinden mit Wayuqimuna. Wie machen wir das? Wayuqimuna. Immer? ويكمنون مش هنا ويقيمون ويقيمون الصلاة فبنتم ويكمنون الصلاة ويقيمون ويقيمون الصلاة فأنا richtig mir ging es darum dass du die Hamza zu Wasl nicht schließt und direkt zum Sad gehst ويقيمون الصلاة وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ فشنو؟ ذاك ما دونه ما وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ هناك وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ هناك نيس وات واو ميم واو فتحة واو dann wa mim mim wie noch mim genau zusammen wa mim wa mim genau wa mim wa mim zusammen wa mim wa mim sieht ihr das nicht sieht ihr das ist Kopfschmerz nein wa mim وَمِمَّا Okay, ihr sollt mit immer dabei sein. Nach dem Vers machen wir eine Pause. Gut, nächstes Wort. Du bist dran. Ich, ne? Ja. Wenn du es nicht kannst, wir machen eine kleine Regel. Wer es nach 5 bis 10 Sekunden nicht kann, muss buchstabieren. Ich guck gerade, wo wir sind. Ich bin gerade... In der dritten Zeile. Okay. Das ist ein Ra. Oder? Ja. Ra. Ach so. Wami. Nur das Wort buchstabieren. Ra, Fatha, Ra. Ra, Za, Fatha, Za. Genau. Ra, Za. Ra, Za. Ra, Za. قاف تسكون رزق رزق رزق نون فتحة رزق und nach der Fetha kommt dann Elif genau also رزق نا genau ها ضمه هو رزق رزق نا هو genau Mim Sukun? Genau. Razaqnahum. Genau. Razaqnahum. Razaqnahum. Razaqnahum. Razaqnahum. Razaqnahum. Razaqnahum. Bei dem Qaf, wie ihr merkt, gibt es eine Eigenschaft, nennt sich Qalqala. Es gibt fünf Buchstaben, wenn wir auf ihnen stehen bleiben, gibt es sowas wie ein Echo-Klang. Zum Beispiel, wenn wir auf Sin stehen bleiben, S, da gibt es nichts, der Buchstabe fließt nur. Beim Qaf jedoch, Razaq, Nahum, sagen wir nicht, wir sagen, Razaq, Aqa, Aqa, Razaq, Nahum, wie eine kleine Fetha. Ist keine Fetha, klein, ob man das sagen kann, weiß ich auch nicht, aber ihr wisst schon, was ich meine. Aqa, Razaq, Nahum, Razaq, Nahum. Genau. Gut, das letzte Wort. Ja, mit einer Dhamma. Ju. Genau, du hast nur Wörter mit Ja geschrieben. Ja, danach ein Nun, oder? Genau, und das Nun. Einfach so. Nee, ah, genau, aber das hat eigentlich einen Sukun. Denkt euch einfach, es wäre ein Sukun. Yun. Yun. Danach kommt ein Reun. Nein, fast. Reun sieht ein bisschen anders aus. Und ist es ein Dings da? Ein Fer? Fer, richtig, ist ein Fer. Ein Vieh? Genau. Yufi? Yunfi? Yunfi? Yunfi. Yunfi. Danach kommt ein Kopf. Genau. Er wird eine Dorma. Mhm. Ein Ku. Dann Yun. Yuniku. Yunfiku. Yunfiku. Ein Wort. Das ist eine. Achso, der lebt auch lange zu. Richtig. Yunfiku. Genau, Yunfiku. Yunfiku. Dann kommt ein Nun mit einer Fatha, ne? Hm? Yunfikuna. Gut. Yunfikun. Yunfikun. Zusammen. Yunfikun. Und hier gibt es auch eine Regel, nenne ich Ichfa. Die Regeln werden wir später machen. Aber ihr übernimmt schon bei mir die Praxis. Yua, yua, fiqun. Was hat er gerade gemacht? Yua, fiqun. Yua, fiqun. Es hört gut an. Yua. Yua, fiqun. Yua, fiqun. Bei Unqaf natürlich. Die Sache ist, die Araber, das heißt der Propheten sallallahu alaihi wa sallam, und der Koran wurde ja auf deren Sprache herabgesandt, haben ein paar Buchstaben nicht deutlich ausgesprochen, dann haben sie sozusagen versteckt. Und das machen wir heute auch noch manchmal. Die haben zum Beispiel nicht gesagt, yunfiqun, sondern yunfiqun. Warum? Weil das Nun auszusprechen und dann das Fer war für die ein bisschen schwierig. Sag mal, yunfiqun. Yunfiqun. Sag mal, yunfiqun. Yunfiqun. Was einfach yunfiqun. Besonders wenn die Buchstaben in der Nähe sind. Zum Beispiel sag mal zum Beispiel, man fa'ala. Man fa'ala. Man muss man erstmal zum Nun, dann zum Fa. Man fa'ala, ne? Man fa'ala. Aber was haben die gesagt? Die haben gesagt, man fa'ala. Man fa'ala. Die haben vom Nun die runter genommen, diesen Nasalat, und haben, sind da zum Fa gegangen und haben ihren Mund darauf vorbereitet. Man fa'ala. Und den Koran lesen wir auch so, weil er so überliefert ist. Natürlich gibt es da noch ein paar spezielle Sachen, die nur beim Koran sind. Das werden wir aber dann inshallah erwähnen. Genau. Wir wiederholen nochmal den Vers. Alladhina. Und guckt genau hin, damit eure Augen das aufnehmen. Alladhina. Alladhina. Yu'minuna. Yu'minuna. Bil-ghaybi. Bil-ghaybi. الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما مما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون ينفقون